Vertrauen. Das Verhalten ist veraltet. Verlogen und verraten. Du bist bald vergessen. Deinen Namen und wer du warst. Du bist bald vergessen. Deine Taten und woher du kamst. Auf dem Weg zur Hölle. Schön.